Admiral Byrd. Die Militär- und Zivilflüge quer über die Pole können die Polöffnungen nicht entdecken, denn man glaubt sicherlich, dass es sich beim Pol um einen geografischen Punkt und nicht um ein Trugbild innerhalb des Polumfanges handelt, um eine nicht existente Blume. Man erreicht kaum einen Punkt dieser Peripherie und entfernt sich schon wieder geradlinig von ihm weg. Der Admiral Byrd hatte sie jedoch entdeckt. Er kannte das von seinen Landsleuten in alten Schriften Berichtete und eine diesbezügliche Ahnung hatte sich bei ihm festgesetzt, möglicherweise in den antarktischen Nächten tiefen Schweigens und großer Dunkelheit an seinem einsamen Zufluchtsort. Dieser Seemann war in Wirklichkeit ein Dichter, wie Shackleton. Und so kommt es, dass er es fertigbringt, während seiner 1947 in die Arktis unternommenen Reise 1700 Meilen in den Hohlraum der inneren Erde einzudringen, wobei er von der Nordöffnung aus Zutritt fand. Seine rätselhaften Verlautbarungen, dieser bezaubernde Kontinent im Himmel, eine Erde voller tiefer Geheimnisse. Ich möchte die Erde jenseits des Poles inmitten eines großen Unbekannten sehen. Jenseits des Poles? Was könnte es über den Pol hinaus noch geben, was uns noch unbekannt wäre? Ausgenommen das Innere. Byrd dürfte Ländereien, Meere, Kontinente, unbekannten Pflanzenwuchs und eine auf der Erdoberfläche nicht vorhandene Tierwelt entdeckt haben. Danach? Ja, was passierte danach? Warum musste Byrd umkehren? Seine Krankheit, das beinahe wie erzwungen wirkende Vergessen seiner Erklärungen, das vollkommene Schweigen über seine ganz außerordentlichen Nachrichten über den Pol, die er beinahe stotternd und lallend hervorgebracht hatte, das alles ähnelt der fantastischen Erzählung Edgar Allan Poes, die Abenteuer des Arthur Gordon Pym. Hat etwa auch Byrd den weißen Riesen der Antarktis getroffen? Das Geheimnis über seine Entdeckungen ist durch seinen Freund und Kameraden Raimund Bernhard, der nicht mit dem Schriftsteller über Themen der Rosenkreuzer gleichen Namens zu verwechseln ist, in seinem Buch »Die hohle Erde« enthüllt worden, das unter besonderen Umständen in meine Hände gelangte, und zwar als Paperback von Lyle Stewart aus der New York Library of Mystic Arts herausgegeben. Das Buch wurde ins Französische übersetzt und von Albin Michel Paris in der Sammlung Le Chemin de Impossible unter dem Titel Die hohle Erde verlegt. Es ist heutzutage unauffindbar. Serge Houdin bezieht sich auf ihn in seinem Buch Die unterirdischen Reiche des Herrn der Welt in der gleichen Buchserie des Herausgebers Albin Michel. In meinem Buche Weder zu Lande noch zu Wasser habe ich ausgeführt, dass es Admiral Byrd war, der mir den Anstoß zu meiner Expedition in die Antarktis gab. Am 2. Dezember 1946 brach Byrd mit einer richtigen Flotte von Kriegsschiffen und Flugzeugen auf, ausgerüstet mit den modernsten wissenschaftlichen und kriegstechnischen Apparaten der damaligen Zeit. Es waren die Schiffe Mount Olympus, das Kapitänsschiff, das Wasserflugzeug, Mutterschiff Pine Island, die Zerstörer Brownson und Henderson, der Eisbrecher Northwind, der Flugzeugträger Philippine Sea, das Unterseeboot Sennett, die Tanker Capacan und Canisted und die Frachtschiffe Janky und Merrick. Dazu kam noch des Weiteren ein anderes Wasserflugzeug-Mutterschiff, die Currituck. Zur gleichen Zeit trafen Streitkräfte anderer Nationen in der Antarktis ein. Die Expedition Byrds trug einen unverhüllt militärischen Charakter. Gegen wen in diesen verlassenen Eiswüsten? Als er vorher befragt worden war, erklärte er, der Pol befindet sich zwischen uns und unseren Feinden. Diese äußerst seltsame Erklärung wurde in der Tageszeitung El Mercurio, Santiago de Chile, am 7. Juli 1947 veröffentlicht. Die Expedition glich einem zweiten Landungsunternehmen in der Normandie. Wer war der Feind? Gegen wen richtete sich die kolossale Einkreisung in dem Kontinent des Eises? Byrd ließ eine Fahne herabfallen und in der Polarregion vielleicht auch Sprengstoff. Dann geschahen geheimnisvolle Dinge. Flugzeuge gingen verloren. Seltsames ereignete sich in der Antarktis. Bird kehrte ganz plötzlich zurück. Dann, gleich darauf, sein Eintritt von der Norderdhälfte aus ins Innere der Erde. Danach Stille und der Tod. Und seit dem Jahre 1947 hat man um diesen ungeheuren Schutzwall von 14 Millionen Quadratkilometern aus Schnee und Eis einen Belagerungskreis gezogen. Es ist hier am Platze, sich zu fragen, ob Admiral Dönitz, den Hitler vor seinem Verschwinden zum deutschen Staatschef ernannte und der jene Erklärung über das irdisch uneinnehmbare Paradies an irgendeinem Punkte der Erde abgegeben hatte, gegenüber seinen Befragern nicht geplaudert und den Standort jenes Punktes bekannt gegeben hat. Scorzeny berichtet, dass sich die Verhöre, denen er sich unterziehen musste, in hartnäckiger Weise immer um ein Thema sich drehten. Wohin haben sie Hitler gebracht? Die Alliierten haben niemals geglaubt, dass Hitler gestorben sei. Vielmehr wissen sie, dass er lebt. Bird hat in der Antarktis etwas oder jemanden gesucht. Ich war Ende 1947, Anfang 1948 auf das Gleiche aus. Mir fehlten freilich die technischen Mittel und jedwede materielle Möglichkeiten, die Erdöffnung ins Innere oder aber die Süßwasseroasen inmitten des ewigen Eises zu erreichen. Aber ich war ja im Besitze des Zeichens und meine psychischen Antennen standen weit offen. In dem Buche »Die Rückkehr der Zauberer« erfolgten die ersten Veröffentlichungen über das Interesse der Anhänger Hitlers am Problem der hohlen Erde. Jacques Bergier, ein den alliierten Nachrichtendiensten angehörender Jude, die sich mit an den Nürnberger Prozessen beteiligten, erhielt dort Kenntnis über Erklärungen, welche einige SS-Angehörige abgegeben hatten, sowie von Dokumenten, welche man in den SS-Dienststellen gefunden hatte. Das Buch »Die Rückkehr der Zauberer« nimmt jedoch ausschließlich auf die Veröffentlichungen und Theorien des ehemaligen deutschen Fliegers Peter Bender Bezug, der während seiner Kriegsgefangenschaft in Frankreich im Ersten Weltkrieg mit den Ideen eines Nordamerikaners, Cyrus Reed Teet, bekannt geworden war und die letztere in seinem Buch »Koroschs Erleuchtung« entwickelt hatte. Reed behauptet, alles im Universum Existierende sei in einer Kugel enthalten, deren Innenwand von den Ozeanen und Kontinenten gebildet würde und dass außerdem nichts existiere. Im Mittelpunkt hindere uns eine dichte Atmosphäre daran, jeweils den anderen Endpunkt, den Antipoden, wahrzunehmen. Wir seien ebenfalls außerstande, die Sonne zu sehen, die sich im Erdmittelpunkt verberge. Das, was wir für die Sonne halten, sei weiter nichts als ein Widerschein, ein Reflex des wirklichen Gestirns, wie etwa die gelbe Sonne, welche die schwarze Sonne verdeckt und diese wiederum den grünen Strahl. Das ganze Universum Benders befindet sich also innerhalb einer Hohlkugel von der Größe unserer Erde. Im Mittelpunkt strahlt die Sonne und leuchtet der Mond. Eine Gasmasse kreist um diese Körper und verdeckt sie die Hälfte der Zeit. In dieser Kugel ist jedoch für die Sterne der klassischen Astronomie kein Platz. Die Sterne sind somit nicht mehr als Lichtkerne. Wir selbst befinden uns innerhalb dieser Kugel und leben an der konkaven Hohlwand der Sphäre des Universums. Das äußere Gestein erstreckt sich ins Unendliche. Die Lichtstrahlen pflanzen sich nicht geradlinig, sondern gekrümmt fort, was uns an der Entdeckung der wirklichen Krümmung unserer Welt hindert. Nach Bergier seien während des Krieges auf einer Nordseeinsel Versuche mit Radarstrahlen unternommen worden, um diese Theorie, welche die SS fasziniert hat, zu beweisen. Wenn der Beweis auch nicht erbracht wurde, so haben jedoch dafür die Unterseeboote des Admiral Dönitz ein irdisches Paradies, eine uneinnehmbare Festung für den Führer entdeckt.